Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 32. Das Hohelied des Meduet. Erster Teil. Und siehe, als nun Meduet beendet hatte, diese seine Rede, da fielen alle vor Gott nieder auf ihr Angesicht und dankten und priesen Gott aus der Tiefe ihres Herzens, der Zeit nach eine Stunde lang. Dann erhoben sie sich fröhlich und gingen, vom Geiste der Gnade geleitet, etwas landeinwärts und fanden daselbst in einer weiten Grotte eine große Menge Werkzeuge aller Art, als Hacken, Äxte, Beile, Hobel, aller Art Messer, Sägen, Hämmer, Bohrer, Winkelmesser, Stemmmesser und 1.000.000 Doppelnägel oder bei euch Klampfen. Und siehe, da wurden sie fröhlich über die Maßen, dass sie hüpften und jauchzten vor Freude über meine für sie gar so unbegreifliche große Gnade. Klammer auf, seht, was ich euch hier gebe, ist mehr denn dieses Werkzeug, aber es hat sich noch keiner so ganz recht eingefunden, der mir in der größten Freudigkeit seines Herzens gebührend gedankt hätte. Merket es euch, ihr stumpfsinnigen Verehrer meines Namens und Feinschmecker meines Wortes, und öffnet die Tore der Liebe weit, die da ist, die neue heilige Stadt in euren Herzen, damit ich dahin senden kann meine Engel, dass sie reinigen werden zuvor all die Plätze, Gassen und Schlupfwinkel, sowie alle die Wohnungen darinnen, damit ich dann meinen Einzug werde halten können und ihr mir dann entgegeneilet und in großer Freude rufet: Hosianna in der Höhe und Friede allen Völkern, die eines guten Willens sind. Gelobet sei der Herr, der da kommt, geritten auf einer Eselin. Halleluja dem Sohne Davids, Halleluja dem Fürsten des Friedens, Halleluja dem, der da kommt im Namen des Herrn Gott Zebaoth. Er allein ist würdig, allen Preis, allen Ruhm und alle Ehre zu nehmen von uns. Er ist der heilige, alleinige Vater unserer Herzen. Amen. Klammer zu. Und nun weiter. Und siehe, da nahmen sie all die Werkzeuge samt den Nägeln und trugen sie an das Ufer, stärkten sich dadurch Ruhe, Speise und Trank und gingen schon des folgenden Tages an die Arbeit mit dankerfülltem Herzen und lobten mich selbst unter den Fehlhieben, daher auch ihre Arbeit so schnell und richtig vonstatten ging, dass sie mehr als ein Wunder, denn als eine eigentliche Arbeit anzusehen war. Und so gestalt standen 250 Kasten in 14 Tagen vollkommen fertig an den Ufern, mit Stricken befestigt, damit sie sicher waren vor dem davongeschwemmt werden durch die stets langsam anwachsenden Fluten des großen Meeres. Und siehe, so blieben ihnen nach getreu getaner Arbeit noch etliche 50 Tage zur vollkommenen Ruhe, während welcher Zeit ich ihnen durch den recht fromm und liebevoll gewordenen Meduet auch nach und nach eine bessere Kenntnis von mir gab, wie auch einen Sabbat, an dem sie sich in meiner Liebe ruhend von jeglicher Arbeit gütlich tun sollten, und sollten sich in dieser Ruhe den ganzen Tag ganz mir überlassen. Und wenn sie das fort und fort täten, so würden endlich alle so weise werden, wie es Pharag war und nun der Meduet ist, ja, so sie auch nicht nur in der hohen Ehrfurcht und in der reinen Erkenntnis meines Namens fromm zu werden sich bemühen würden, sondern noch vielmehr in aller Demut ihrer Herzen mich würden recht zu lieben anfangen und wachsen in dieser Liebe. Dann würde ich auch ihnen ein guter Vater werden, und der Tod würde ihnen wieder genommen werden, da sie dann aufgenommen würden als Kinder in den weiten Schoß der göttlichen Liebe bis zu einer gewissen großen Zeit aller Zeiten der Erde, da sie dann allesamt zum großen Vater kommen und schauen würden ewig sein Antlitz und sich sättigen an den unermesslich reichen Ausflüssen der Liebe in mir. Und siehe, so und so hörten sie das alles durch den Mund Meduhets und frohlockten darüber über die Maßen und drängten sich haufenweise hin zu Meduhet und waren sehr begierig zu erfahren täglich etwas von mir, worüber ich Freude hatte im Himmel und alle Engel der Urschöpfung. So lehrte ich sie durch Meduhet auch die Worte in Zeichen aufzubewahren. Und die Zeichen aber waren entsprechende Bilder, hinter deren naturmäßiger Hülle sich ein geistiger Sinn verborgen hielt. Und so lernten sie in dieser kurzen Zeit auch schreiben und lesen. Und siehe, so habe ich mir in kurzer Zeit ein Volk aufgerichtet, das bis zur heutigen Stunde noch abstämmlich vorhanden ist. Wo aber? Davon ein wenig später. Nun, als sie nun so wohl bereit waren, da ließ ich ein hohes Lied voll Weisheit und Liebe im Hintergrunde durch den Meduhit an sie erschallen, welches da schon aufgezeichnet wurde und noch heutigen Tages vorhanden ist, wo aber auch darüber etwas später. Und also lautete: Höret wohl, ihr alle späten Kinder meiner Gnade, höret, wie ich euch zum großen Mahle lade. Kommet alle treuen Herzens her in meine Mitte, lobet fröhlich alle meine Namen nach der Sitte, welche Meduhet gar fromm und treulich euch gelehret, da als erster er nach mir im Herzen hat begehret. Sehet alle auf sein Beispiel reinen guten Sinnes, sehet seine Augen, Mund und Ohren und des Kinnes, sanften weißen Bart als frommer, weiser Redenzeichen. Seht, in allem diesen müsst ihr all ihm vollends gleichen. Wollt ihr später meine lieben, treuen Kinder werden, ganz befreit von allen Übeln böser Schlangenherden. Seht, ich werde bald die Erde rein von Gräulen waschen, Sünder werden da umsonst nach meiner Liebe haschen. So ihr aber fromm und treu im Herzen werdet bleiben, werd ich schonend euch vorüber meine Fluten treiben, euch verbergen wohl auf dieser Erde hohen Landen, so ich meinen Zorn da lösen werd von schweren Banden. Seht, da werden heulen auf der Erde all Geschlechter, hört, da wird verstummen all der großen Hohngelächter, und der Wässer hohe Fluten rauschend über Berge werden tragen wen'ge Kinder meiner liebe Zwerge, die da sind geworden klein wie Kinder einer Mücke, weil die Liebe hinkend ward und ging auf einer Krücke. Seht empor zu meiner himmellicht erfüllten Räume, seht zu meinen Sternen meiner Gnade Strahlen säumen, seht die Sonne still erleuchten dieser Erde Fluren, seht den Mond die Erd geleiten ohne alles Murren, seht, wie all die Welten still gehorchen meinem Willen. Nun, so tut auch ihr all eure Werke stets im Stillen. Wollt ihr wissen, was wohl diese Sterne sind für Wesen? Hört, ich sag, die Lieb wird euch genau die Frage lösen. Wenn die Liebe rein im Herzen sein wird ohne Makel, werd ich geben euch zur Leuchte meiner Gnade Fackel. Dann wird jeder lesen leicht in heller Flammenzügen eine große Schrift des Namens Gottes ohne Trügen. O du kleines Herz, in eine enge Brust geschlossen, kennst du den Quell, aus dem du bist so groß entsprossen? Oh, du würdest nimmer fragen nach den toten Massen. Ja, du würdest sie ganz unbekümmert schweben lassen. Da der Schöpfer aller dieser kleinen nicht'gen Dinge gegen einem Herzen liebend selbst am selben hinge. Was ihr schwache Menschenkinder oft für Großes wähnet, oh, wie klein doch wird von meiner Liebe das benennet. Oh, wie gar nicht sind die Dinge in den weiten Räumen, wie auch Menschen, deren Herzen nicht aus Liebe keimen. Haltet darum nichts für groß als meiner Liebe Treue, und was ihr am nächsten kommt, des Sünders wahre Reue. Ich allein bin groß durch meiner Liebe mächtig walten, und ein freier Geist, der fest am Bande sich erhalten. Aber meiner Sonnen euch ganz unbekannte Bahnen, die euch so wie alles nur an eure Schwäche mahnen. Was sind sie in meiner Gottheit endlos großer Fülle? Nichts als einer Milbe abgefallene leichte Hülle. Wenn zu aller Welten Mitte ihr da mögt erklimmen und da hören aller Sphären raschen Fluges Stimmen, da ermessen aller Sonnen hellsten Lichtes Stärke und begreifen aller meiner Allmacht größte Werke, würdet ihr dann wohl auch meiner großen Liebe nahen? Nein, sag ich, in alle Zweifel wird's euch verjagen. Könntet ihr auch lenken dort des Himmels großen Wagen und als große Geister schnell nach allen Sternen jagen, könnt aus eurem Munde ihr auch helle Sonnen hauchen, ja, sie gleich der meinen in des Meeres Fluten tauchen. So wär alle eure Kraft mit meiner wohl verglichen, nichts als Sand und Staub an alten Lehm- und Steinenbrüchen. Sehet hin, gerade nach des Himmels blauem Bande, sehet überwogen auch zum Meeres fernen Rande. Glaubet es mir, ich sage es euch, es gibt dort keine Grenzen, wo bei Tag die Sonne, nachts der Sterne Unzahl glänzen. Und des großen Meeres Fülle ist nicht zu vergleichen, einem Tropfen nur in jener Sterne kleinsten Reichen. Seht daher auf mich, den großen, kleine Menschenscharen, und des Wissens Gierde pflegt allein für mich zu sparen. Meine Liebe suchet kreuz und quer in allen Enden, wo ihr immerhin auch möget die Augen forschend senden. Meines Namens Zeichen werdet überall ihr finden, aber lasst euch ja nichts als meiner Liebe nur binden. Frohe Botschaft wird von mir euch selbst das Gras verkünden, so ihr euch enthalten werdt von all den Hanochsünden. Aber so ihr lieben werdt euch treu als wahre Brüder und zu aller Wohl gebrauchen werdet eure Glieder, dann wird kommen eine große Gnad zu euch von oben und wird euch dann zeigen, wie ihr sollt den Vater loben. Nun fallet hin zur Erde, eurer Sündenmutter, schüttelt ab den Staub, der Schlang nichtig Todesfutter. Dankt in eurem Herzen mir, dem Retter froh von Neuem. Lasst die mir geweihte Zeit euch niemals je gereuen. Lasset allzeit meiner Liebe Macht im Herzen schalten, so wird einst der Gnade Licht euch alle neu gestalten. Die Fortsetzung folgt demnächst.